tanze zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze zu Sprunge, zu tanze zu Sprunge, zu Sprunge zu tanze, zu wacke das Herz. Zu tanze zu Sprunge, zu tanze zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze zu Sprunge, so wacke, so wacke das Herz. So wacke das Herz, zu tanzen, zu Sprunge, so wacke, so wacke das Herz, zu tanzen, zu Sprunge, so wacke das Herz, so wacke das Herz. Zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze, zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze, zu Sprunge, zu tanze, zu Sprunge, zu Sprunge, zu tanze, zu wacke das Herz. Zu tanze. Zu Sprunge, zu tanzen, zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanzen, zu Sprunge, so wacke, so wacke das Herz. Zu Sprunge, so wacke das Herz. Zu tanze, zu Sprunge, so wacke, so wacke das Herz. Zu tanze, zu Sprunge.